Empathie für den Weltfrieden. Unsere Vorfahren haben in kleinen Stämmen gelebt. Schon der Stamm auf der anderen Seite des Flusses war der Feind. In der Zivilisationsgeschichte sind die Stämme langsam größer geworden. Irgendwann gehörten Mitglieder der gemeinsamen Religionen dazu, auch wenn sie in der Ferne lebten. Dann irgendwann die Mitbürger in den Nationalstaaten. Der letzte Schritt zur globalen Verbundenheit scheint da in greifbarer Nähe. Diese Hoffnung jedenfalls hegt der US-Soziologe Jeremy Rifkin, der meint, wir könnten die Welt nur retten, wenn wir unser engstirniges Stammesgebaren ablegen. Dazu müssten wir unsere Empathie auf die gesamte Menschheit, andere Säugetiere und sogar auf die Biosphäre ausdehnen. Als Beleg, dass das möglich ist, führt Rifkin die weltweite Anteilnahme für die Opfer des Erdbebens in Haiti im Jahr 2010 an. Tatsächlich haben Wissenschaftler in den letzten 2 Jahrzehnten viele Versuche zum Altruismus und zur menschlichen Empathie durchgeführt. Diese Forschung hat grundlegend in Frage gestellt, dass der Mensch ein Homo economicus ist, der nur egoistisch seinen individuellen Profit maximiert. Die Hoffnung, Empathie oder Altruismus seien die Schlüssel zum Weltfrieden, war dennoch etwas verfrüht. Denn Empathie, verstanden als sorgendes Mitgefühl, macht uns zwar anderen gegenüber fairer, verständnisvoller und hilfsbereiter, doch auch hier favorisieren wir immer zuerst die eigene Gruppe. Von Natur aus ist der Mensch also kein Homo empathicus. Für globale Empathie müssten wir unseren Stammesfilter aktiv ausschalten. Und das fällt uns schwer. Für einen ersten Eindruck ein paar Beispiele. Wie schon Teufels Experiment mit der Klee-Gruppe und der Kandinsky-Gruppe gezeigt hat, sind Menschen innerhalb ihrer Gruppe durchaus fair, behandeln Außenstehende aber deutlich schlechter. Auch Kooperation und Hilfsbereitschaft sind tribalistisch, wie Versuche zu Oxytocin nahelegen. Dieses Hormon spielt eine wichtige Rolle in der menschlichen Interaktion. Mütter schütten es aus, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern, und Liebespaare, nachdem sie Sex hatten. Das Hormon trägt daher auch die Bezeichnung Bindungshormon und spielt etwas vereinfacht gesagt für Liebe, Vertrauen und Zuneigung eine Rolle. Inzwischen kann man es auch als Nasenspray verabreichen. In Experimenten waren Versuchspersonen danach hilfsbereiter und kooperativer.